wurde von einem Regierungssprecher dementiert. Zu einem Zeitpunkt, da die schwarze Wolke in Nordafrika, Japan und Mexiko schon mit bloßem Auge zu sehen ist, Regierungen es vorziehen, sich in Schweigen zu hüllen und Journalisten ihr Publikum mit abstrusen Mutmaßungen in Atem halten, wird im Forschungszentrum von Norton Stowe jede Bewegungsphase der Wolke in Richtung auf die Sonne festgehalten und analysiert. Zu Beginn des Frühjahrs hat sich die Wolke vom Nachthimmel auf den Taghimmel verschoben. Marlows Voraussage, dass bei dem durch Strahlung bewirkten Temperaturanstieg die Helligkeit nur ein wenig oder gar nicht zunehmen wird, erweist sich als richtig. So gibt es Ende April verhältnismäßig wenig Briten, die sich über den so früh einsetzenden Sommer Kopfzerbrechen machen. Der Mann auf der Straße sieht zunächst einmal das reiche Obst- und Gemüseangebot und durchdenkt die Vorteile eines Maiurlaubs in der näheren Umgebung. Während ihres gemeinsamen Morgenspaziergangs im Park, an dem neben den bekannten Wissenschaftlern heute zum ersten Mal auch die französische Chemikerin Yvette Edelfort teilnimmt, erstattet Harry Lester über seine neueste Entdeckung Bericht. Ja, richtig, Mr. Weichert. Als die Wolke damals von Ihrem Observatorium in Pasadena entdeckt wurde, berechneten Sie eine Geschwindigkeit von etwas weniger als 70 Kilometer pro Sekunde auf die Sonne zu. Sie, Mr. Kingsley, erklärten, dass die Geschwindigkeit der Wolke sich im Gravitationsfeld der Sonne auf ca. 80 Kilometer pro Stunde erhöhen würde. Das ist richtig. Darauf haben wir unseren Zeitplan gegründet. Die Ergebnisse der letzten 14 Tage widersprechen leider diesen Voraussagen. Die Geschwindigkeit der Wolke vermindert sich zunehmend. Mein Mitarbeiter Marlborough äußerte, wie Sie sich erinnern werden, schon vor 10 Tagen eine ähnliche Vermutung. Zum Teufel, die Wolke muss aber ihre Geschwindigkeit erhöhen. Oder es geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Es sei denn, die Wolke wird auf irgendeine Weise gebremst. Ich werde Ihnen nachher unsere letzten Aufnahmen zeigen. Darauf sind winzige Punkte erkennbar, Gasklumpen möglicherweise, die sich mit einer Geschwindigkeit von über 500 Kilometer pro Sekunde bewegen. Sie meinen, die Wolke kann durch diese Geschosse ihre eigene Geschwindigkeit vermindern? Man könnte die Resultate so auslegen. Mr. Lester, bitte ins Fotolabor. Wollen Sie mich bitte jetzt entschuldigen, das werden die Ergebnisse von heute Nacht sein. Ändert sich durch Lesters Entdeckung eigentlich etwas Wesentliches? Schwer zu sagen. Mir kommt das alles verdammt merkwürdig vor. Wir werden unseren Zeitplan ändern müssen. Wenn die Wolke ihre Geschwindigkeit weiter verringert, wird sie wahrscheinlich erst Mitte August auf die Sonne treffen. Ich halte offen gestanden auch nicht mehr viel von unseren Temperaturwerten im Innern der Wolke. Eine Änderung der Geschwindigkeit könnte auch alle anderen Berechnungen über den Haufen werfen. Morgen, die Herren. Und morgen. Morgen. Morgen. Herrliches Wetter, finden Sie nicht? Und das seit 3 Wochen. Wie steht's mit dem Garten, Joe? Ja, die Tomaten sind schon reif. Ja, das habe ich noch nie erlebt, Sir. Ich weiß gar nicht mehr, wohin damit. So viele Tomaten. Ja, dann wünsche ich den Herren noch einen angenehmen Spaziergang. Oh, und Ihnen auch, Madam. Wer war denn das? Joe Stoddard, unser Gärtner. Tomaten. Muss das schön sein, jetzt nichts anderes im Kopf zu haben als reife Tomaten. Den ganzen Juni und Juli hindurch steigen die Temperaturen weiter an. Besonders kritisch wird die Lage in den Tropen. Dort werden 7.943 Tier- und Pflanzenarten völlig vernichtet. Die Menschen fliehen in U-Bahn-Schächte oder graben sich in tiefe Höhlen ein, um darin die Hitzewelle zu überleben. Ohne die nötigen Trinkwasser- und Nahrungsmittelvorräte findet jedoch auch hier die Mehrzahl von ihnen den Tod. In der 4. Juliwoche fällt von Alaska bis Feuerland ein lauwarmer Regen. Insektenschwärme vermehren sich und fallen sogar in die Städte ein. Die Wüste wird von einer blühenden Flora bedeckt. In England herrschen in dieser Zeit mit 40 Grad mittlerer Tagestemperatur vergleichsweise erträgliche Zustände. Vor dem Schutzbunker in Norton Stowe, in dem alle Mitglieder des Forschungsinstituts jetzt untergebracht sind, steht seit Mitte Juni jede Nacht eine Wache. Am 27. August ist Joe Stoddard an der Reihe. Professor Kingsley! Ja, was ist? Sie ist nicht da. Sie... ist nicht da. Wer ist nicht da? Wer? Sie ist nicht da. Mann, drücken Sie sich doch ein bisschen klarer aus. Es ist nur, weil Sie mir doch aufgetragen haben, ich soll es Ihnen sagen, wenn was Ungewöhnliches passiert. Und sie ist wirklich nicht da. Hören Sie, Joe, Sie sind ein netter Kerl. Ich habe viel Sympathie für Sie. Aber wenn Sie mir nicht augenblicklich sagen, wer nicht da ist, dann schlage ich Ihnen den Schädel ein. Wer ist nicht da? Die Sonne, Sir. Es wird draußen nicht hell. Wie spät ist es? Eben war schon bald 8 Uhr, Sir. Ich dachte erst, meine Uhr geht nicht, aber sie geht. Es ist bald 8 Uhr. Draußen ist es stockdunkel. Kein Stern ist zu sehen. In England und den Ländern der westlichen Hemisphäre wird der Schock einer totalen Sonnenfinsternis durch die Nacht gemildert. Auf diesem Teil der Erdkugel herrscht Nacht, als die Sonne erlischt. Die Bewohner der östlichen Hemisphäre erleben das Naturschauspiel am helllichten Tag. In Melbourne verfinstert sich der Himmel um 12 Uhr mittags. Erst 72 Stunden später hält der Tageshimmel sich langsam auf. Die tiefrote Färbung des Lichts beweist, dass es sich um keine natürliche Lichtquelle handelt. Regen setzt ein und Wassermengen von nie gesehenem Ausmaß ergießen sich auf die gesamte Erdoberfläche. Die in der Atmosphäre frei werdende Energie lässt Orkane entstehen. Ende September sinkt die Temperatur. Der Regen verwandelt sich in Schnee, Flüsse erstarren zu Eiskaskaden. In kurzer Zeit sind auch die Meere von einer Eisschicht bedeckt. Seit Anfang Juli ist ein Viertel der Menschheit umgekommen. Am 6. Oktober berufen Leicester und Marlborough eine außerordentliche Versammlung ein. Unsere jüngsten Beobachtungen lassen erkennen, dass die Gasmenge, die das Sonnenlicht blockiert, kontinuierlich abnimmt. Sollte diese Entwicklung anhalten, so könnte die Sonne in 14 Tagen wieder frei sein. Natürlich können wir für eine solche Entwicklung nicht garantieren. Die Wolke hat unsere Berechnungen ja schon mehr als einmal ignoriert, aber immerhin wäre es denkbar. Die Wolke zieht sich in den Weltraum zurück, wenn ich Sie richtig verstehe. Nein, dafür gibt es keine Anzeichen. Es scheint vielmehr so, als verteile sich die Materie der Wolke. Und zwar in einer Weise, die es der Sonne ermöglichen wird, auf die Erde, aber nicht in alle anderen Richtungen zu strahlen. Ich halte derartige Ausblicke für ziemlich unrealistisch. Ach, das ist doch Science Fiction. Das hört sich vielleicht seltsam an, aber ich betone ausdrücklich, Harry Lester und ich berichten hier nur über eindeutige Feststellungen. Die Erklärung, die sich einmal als zutreffend erweisen wird, geht in der allgemeinen Erregung unter. Pjotr Alexandrow, Experte auf dem Gebiet der Gasdynamik, fällt es vorerst noch schwer, sich in einem fremden Idiom verständlich zu machen. Kann nur Eingesselung sein, jawohl. Wolke formt sich zu Ring. Auf jeden Fall nähert sich die Kältewelle ihrem Ende. Ja, es scheint so. Wollen Sie uns bitte über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten? Mit wissenschaftlicher Exaktheit übertragen die Radioastronomen in den nächsten 96 Stunden die Resultate ihrer Messungen in ein Koordinatensystem. Die sich darin Punkt für Punkt abzeichnende Kurve wird von allen Mitgliedern des Forschungszentrums mit großer Spannung verfolgt. 2 Tage lang fällt die Kurve weiter und lässt die Hoffnungen anwachsen. Etwas voreilig setzt Staatssekretär Parkinson, der Verbindungsmann der britischen Regierung in Nortonstowe ist, sich schon zu diesem Zeitpunkt mit London in Verbindung und gibt über Funk einen ersten optimistischen Bericht. Dieser Bericht wird an die Regierungen aller Kontinente weitergeleitet. Als die Kurve am Morgen des 3. Tages wieder eine steigende Tendenz zeigt, sieht Parkinson sich außerstande, seinen Premierminister davon in Kenntnis zu setzen. Doch am 4. Tag werden seine verfrühten Erwartungen erfüllt. Da beginnt die Kurve wieder zu fallen, steiler als je zuvor. Am 11. Oktober endlich kommt als milchig-gelber Fleck die Sonne zum Vorschein. Ein dünner Schleier aus Staub und Gas, der sie noch teilweise verdeckt, wird sich innerhalb weniger Stunden verflüchtigen. Wir können aufatmen. Die Wolke treibt in den Weltraum zurück. London, den 12. Oktober 1968. Die Katastrophe ist überstanden. Seit gestern Mittag, 13.05 Uhr westeuropäische Zeit, liegt die Sonne wieder frei. Die Wissenschaftler von Nortonstowe irrten diesmal nicht. Premierminister Smoky, große Aufgaben liegen vor uns. Neu-Delhi, Peking, den 12. Oktober. Verbrüderungsszenen im indisch-chinesischen Grenzgebiet. In dem vor Monaten noch hart umkämpften Grenzgebiet bei Darjeeling beseitigten indische und chinesische Militäreinheiten die umstrittenen Grenzmarkierungen und entledigten sich ihrer Waffen. Verhandlungen beider Regierungen sollen vorbereitet werden. Tauwetter setzt ein, Verluste nur gering. Sydney den 12. Oktober. Bei normalen Temperaturen beginnt seit heute früh die Eisschicht auf der Botany Bay zu schmelzen. Das Hafenbecken ist schon eisfrei. Wir senden Nachrichten. Heute ist Dienstag, der 13. Oktober. Moskau und Washington kamen überein, die Abrüstungsgespräche wieder aufzunehmen. Sprecher beider Regierungen sprachen sich für neue, ernsthafte Verhandlungen aus. Interesse an einer internationalen Schutzmacht bekundet. Gratisflüge an die Sonne. Die Royal Air Force stellt ab sofort Transportmaschinen zur Verfügung. Interessenten erhalten auf Wunsch gerne unseren Sonderprospekt. Während der Alltag sich wieder zu normalisieren beginnt, Regierungen die Dinge unter ihre Kontrolle bringen und mancher Brite sich auf einen kostenlosen Flug in den Tropensommer freut, geht in Norton Stowe die Diskussion um die schwarze Wolke weiter. Staatssekretär Francis Parkinson, der seine Koffer schon gepackt hat und das Forschungszentrum in wenigen Stunden verlassen will, nimmt an einer solchen Diskussion eigentlich nur noch aus Höflichkeit teil. Es scheint nun ziemlich sicher, dass die Wolke sich zu einem stark geneigten Ring umformt und nicht in den Weltraum zurücktreibt. Wolke, Kessel, Sonne, Ei. Aber Mr. Alexandrov, was soll denn diese militärische Ausdrucksweise? Damit ist es doch jetzt endgültig vorbei. Nicht! Ich bin Wissenschaftler. Wolke, Kessel, Sonne, Ei. Jasno! Da! Mir ist da einiges durchaus nicht klar. Wie groß schätzen Sie überhaupt den äußeren Radius des Ringes? Circa 2/3 des Radius der Erdumlaufbahn. Ochi-Holodno. Muss verdammt kalt sein im Schatten von Ring. Da können wir ja von Glück sagen, dass er nicht zwischen uns und der Sonne liegt. Das wird nicht immer sein, Mr. Parkinson. Was meinen Sie damit? Wahrscheinlich, dass auch wir ab und zu in den Schatten des Ringes geraten werden. Und wie oft kann das im Jahr geschehen? Tja, 2-mal, schätze ich. Entsprechend der augenblicklichen Situation des Rings im Februar und im August. Die Dauer der Sonnenfinsternis wird von der Dicke des Ringes abhängen. Möglicherweise wird sie jeweils 14 Tage bis einen Monat lang verdeckt sein. Das könnte im Laufe der Zeit zu klimatischen Veränderungen führen. Worauf wollen Sie hinaus, Mr. Marlowe? Vielleicht noch nicht in den nächsten 2 Jahren, aber auf die Dauer könnten solche Veränderungen zu einem lebenswichtigen Problem werden. Immer vorausgesetzt, dass diese 2-malige Sonnenfinsternis wirklich eintritt. Ich verstehe noch immer nicht. Nein? In 2 Jahren wird mit Sicherheit eine neue Eiszeit bevorstehen. 2 Perioden starker Kälte, eine im Winter und eine im Sommer. Da wird sich das Eis langsam immer weiter ausbreiten. Soll das heißen, dass es wieder losgeht? Ja, Parkinson. Und wir werden uns mit den Veränderungen abfinden müssen, beziehungsweise die notwendigen Konsequenzen ziehen. Sommer und Winter gehören jedenfalls der Vergangenheit an. Der Wunsch nach internationaler Verständigung und Zusammenarbeit findet schon in den ersten Wochen nach der Katastrophe bei vielen Regierungen ein günstiges Echo. Wichtigstes Kommunikationsmittel in einer noch immer bedrohten Welt ist der Rundfunk. Nach zahllosen Tests einigt man sich auf die von Professor Kingsley in Norton Stowe entwickelten Sende- und Empfangsgeräte. Ausschlaggebend für die Wahl ist, dass diese Geräte auf Wellenlängen unter 1 Meter, ja sogar bis zu 1 Zentimeter arbeiten. Nur bei solchen Wellenlängen, so hat sich herausgestellt, finden keine Schwundeffekte statt. Ein weiterer Vorteil ist die große Kapazität dieser Sendegeräte. Sie erlauben es bei normaler Bandbreite, pro Sekunde 500 Wörter auszustrahlen. Auf Empfehlungen der Radioastronomen wird von allen Sendestationen, die mit Norton Stowe in Verbindung stehen, eine Wellenlänge von 25 Zentimetern gewählt. Auf dieser Wellenlänge sind die Schwundeffekte minimal. Der Meinung ist man zumindest in den ersten Wochen. Ja, was ist los, Lester? Wir haben wieder einen Schwundeffekt festgestellt. Nein. Doch, ganz deutlich. Sie können sich davon selbst überzeugen. Wir haben eben auf der üblichen Wellenlänge nur noch den Anfang einer Botschaft aus Brasilien empfangen. Das kann nur an einer starken Ionisation liegen. Warten Sie eine halbe Stunde. Wenn die Störung anhält, müssen wir die Wellenlänge kürzen. Ja, das hätte wenig Zweck. Sie können dann zwar senden, aber niemand würde Ihre Sendungen empfangen können. Also abwarten? Vorerst ja. Senden Sie weiter auf der 25-Zentimeter-Welle. Wir haben uns entschlossen, die Sache gründlich zu untersuchen und uns nicht mehr auf den zufälligen Empfang von Sendungen zu verlassen. Hatte Washington nicht schon auf eine 15 cm Wellenlänge verkürzt? Ja, wir haben aber trotzdem nichts empfangen. Wir müssen einmal systematisch vorgehen. Ja, und wie soll das geschehen? Wir haben sämtliche Antennen vertikal ausgerichtet, anstatt mehr oder weniger horizontal wie bisher. so können wir unsere eigenen Sendungen und Signale dazu benutzen, diese merkwürdige Ionisation. Ionisation, was ist das eigentlich? Alle reden seit Tagen von Ionisation. Ionisation bedeutet, dass die äußeren Teile der Atome von den inneren Teilen fortgerissen werden. Und wie geschieht das? Auf verschiedene Weise. Durch eine elektrische Entladung, wie zum Beispiel bei einem Blitz. Oder in den Leuchtstoffröhren, mit denen dieses Studio beleuchtet wird. Das Gas in diesen Röhren wird zum Teil ionisiert. Ah, so ist das. Ja. Das Hauptproblem ist in unserem Fall die Energie. Unsere Sendungen haben theoretisch viel zu wenig Energie, um dieses Ansteigen der Ionisation zu bewirken. Es scheint fast ausgeschlossen, dass unsere Sendungen die primäre Ursache für die Schwankungen in der Atmosphäre bilden. Dazu wäre eine ungeheure Energiemenge notwendig. Augenblick mal. Alles klar für die 10-Zentimeter-Sendung, Bill? Alles klar, Harry. Kann losgehen. Hören Sie, Mr. Parkman? Geht glatt durch. In Ordnung, Herr. Keine Reflexion. Mal sehen, wie lange. Ich bin da skeptisch. Aber das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Hören Sie sich das an, Parkinson. Ich höre. Die 10-Zentimeter-Reflexion. Das bedeutet, die Ionisation nimmt rapide zu. Bei allen Wellenlängen das Gleiche. Nach einer gewissen Zeit stellt sich der Schwundeffekt ein. Was ist los, Bill? Geht das Signal noch durch? Nein. Das alte Lied. Aber mir ist das ein Rätsel. Was schlägst du vor? Auf die 1-Zentimeter-Welle können wir, glaube ich, verzichten. Die ist sowieso noch nicht moduliert. Bitte, da haben wir es. Zuerst durchdringt das Signal die Ionosphäre. Nach ein paar Sekunden verstärkt sich die Ionisation und das Signal wird total reflektiert. Was hat das zu bedeuten, Mr. Kingsley? Ich glaube, die bisherigen Resultate lassen sich sehr einfach erklären, wenn man eine gewisse Hypothese akzeptiert. Aber ich mache Sie darauf aufmerksam, diese Hypothese scheint absurd. Machen Sie es nicht so spannend, Monsieur Kingsley. Na gut. Unsere eigenen Sendungen auf allen Wellenlängen von 10 cm aufwärts rufen eine Verstärkung der Ionisation hervor, die sich bis zum Sättigungsgrad fortsetzt. Ach, das ist ja absolut unmöglich. Es erklärt aber einen absurden Sachverhalt. Ich ahne schon, worauf du hinaus willst, Chris. Stimmt meine Vermutung, dass die Ionisation schwächer wird, sobald die Sendungen abbrechen? Richtig, Geoff. Wenn wir die Sendungen abbrechen, wird die Energie, die die Ionisation bewirkt, blockiert. Die Ionisation und damit der Schwundeffekt nehmen dann sehr schnell ab. Beschäftigen wir uns mit diesem Problem einmal ein wenig näher. Mir scheint, diese hypothetische Kraft, von der du da sprichst, muss über einen ganz beträchtlichen Scharfsinn verfügen. Angenommen, wir strahlen eine 10-Zentimeter-Welle aus, dann bewirkt nach deiner Theorie dieses geheimnisvolle Wesen. Geheimnisvolles Wesen? Ja, also bitte, wie sollen wir es denn sonst nennen? Also dann bewirkt dieses Wesen, dass die Ionisation so weit ansteigt, bis die 10-Zentimeter-Welle innerhalb der Erdatmosphäre blockiert wird. Die Ionisation, auch das ist sehr interessant, steigt nie weiter an. Das Wesen muss also genau wissen, wie weit es zu gehen hat. Was Ihre Hypothese alles andere als plausibel macht. Also ich meine, wir können den Sachverhalt auch so definieren. Bis jetzt haben wir festgestellt, dass sich innerhalb der Wolke eine Art Speisevorrichtung befindet. Eine Vorrichtung, die eine ungeheure Energiemenge auszulösen vermag, sobald sie von außen durch Radiowellen einen Reiz empfängt. Als nächstes müssen wir nun untersuchen, wie diese Speisevorrichtung funktioniert. Will sich jemand dazu äußern? Da, ich. Muss Tier in der Wolke sein. Das vermute ich seit langem. Ja, das ist doch Tier. Meinst du das im Ernst, Alexis? Das scheint mir die einzig mögliche Schlussfolgerung. Sind Sie auch der Meinung, Mr. Kingsley? Ja, ich bin überzeugt, dass die Wolke eine Art Intelligenz besitzt. Bevor jemand Einwände zu machen wünscht, möchte ich nur Folgendes sagen. Ich weiß, das ist ein absurder Gedanke, aber ich würde diese Möglichkeit nicht in Erwägung ziehen, wenn die andere Alternative nicht noch viel absurder wäre. Wie oft schon haben wir uns über das Verhalten der Wolke getäuscht? Ich erinnere nur an die unerklärliche Bremsgeschwindigkeit. Warum hat sie jene gasförmigen Klumpen abgeschossen, als sie sich dem Gravitationsfeld der Sonne näherte? Alle unsere Irrtümer bezüglich ihres Verhaltens haben ein gemeinsames Merkmal. Es sind genau die Irrtümer, die man begehen würde, wenn eine lebendige Kraft die Wolke lenkte. Ich wüsste gern, was Sie in diesem Zusammenhang unter lebendig verstehen. Belebte oder lebendige Materie hat eine äußerst komplizierte Struktur und kann, wie Sie wissen, ein sehr kompliziertes Verhalten zeigen. Ich verstehe. Mich irritierte etwas die Bezeichnung Tier, die Alexandra vorhin benutzte. Sie sind also der Meinung, dass das Innere der Wolke einen überaus komplizierten Aufbau hat? Ja. Komplizierte, aus Molekülen aufgebaute Organismen, eine Art Nervensystem. Ein Gehirn, wenn Sie so wollen. Ach, diese Idee ist einfach lächerlich. Es kommt davon, wenn man so viele populärwissenschaftliche Romane liest, in denen so ein blödsinniges Zeug zu stehen pflegt. Monsieur Kingsley, wir kennen jetzt Ihre Ansichten. Wie sieht es eigentlich mit den Beweisen aus? Gehen wir einmal ganz systematisch vor. Erstens, die Temperatur im Inneren der Wolke lässt auf das Vorhandensein höchst komplizierter Moleküle schließen. Zweitens? Die Temperatur begünstigt die Bildung ausgedehnter Organismen aus komplizierten Molekülen. Wieso? Wegen des Adhäsionsbestrebens der Oberfläche kleiner Teilchen. Die Dichte im Inneren der Wolke ist so groß, dass sich in ihr ziemlich große Klumpen festen Stoffes befinden dürften. Ja, ich nehme an, dass die komplizierten Moleküle sich verbinden, wenn sie an der Oberfläche dieser Klumpen haften bleiben. Leuchtet mir ein. Tut mir leid, da bin ich ganz anderer Meinung. Sie sagen, komplizierte Moleküle verbinden sich, indem sie an der Oberfläche fester Körper haften bleiben, nicht wahr? Ja. Das erscheint mir unrichtig. Die Moleküle, aus denen lebendiger Stoff besteht, enthalten große Vorräte innerer Energie. Alle Lebensvorgänge beruhen auf dieser Energie. Ich frage mich, wie die zu dieser Verbindung erforderliche Energie in die Moleküle gelangen soll. Ja, gestatten Sie mir, bevor ich Ihre Frage zu beantworten versuche, eine Gegenfrage. Bitte? Aus welcher Quelle erhalten denn irdische Lebewesen ihren Bedarf an innerer Energie? Was soll denn eine solche Frage von der Sonne natürlich? Ich will wissen, woher die Wolke die nötige innere Energie erhält. Aus der Sonne, sagen Sie. Gut. Dann erhalten die Moleküle ihre Energie, die sie brauchen, um sich formieren zu können, aus dem Licht eines Sterns. Im Weltraum ist eine solche Strahlung natürlich sehr schwach. Um sich richtig mit Energie versorgen zu können, muss die Wolke sich einem Stern nähern. Ja, und eben das hat sie getan. Mhm. Dadurch wären gleich drei Probleme auf einmal gelöst. Erstens, warum die Wolke Sonnenlicht braucht. Zweitens, weshalb sie direkt auf die Sonne zusteuerte. Drittens, weshalb sie im Augenblick die Sonne umkreist. Ausgezeichnet, Mr. Kingsley. Warum ist Ihr intelligentes Tier eigentlich nicht in der Umlaufbahn um seinen ersten Stern geblieben? Ich finde das höchst unvernünftig. Eine gewöhnliche Wolke ohne Gehirn würde, so wie unser Planet, ja auch in der Nähe eines Sterns bleiben, um sich allmählich zu einem festen Körper oder einer Anzahl von Körpern verdichten. Hm. Vielleicht liegt aber gerade das nicht in der Absicht unserer Wolke. Unserer wandernden Wolke, nicht wahr? Ich würde sehr gern eine Frage stellen. Vielleicht haben Sie recht. Mr. Kingsley, warum sprechen Sie immer von einem Tier? Wäre nicht eine Menge kleiner Tiere denkbar? Na, ich bezweifle das. Warum? Haben Sie Beweise? Natürlich nicht. Aber lassen Sie mich einmal darlegen, wie ich mir die biologische Entwicklung der Wolke vorstelle. In einem frühen Stadium gab es wohl eine Menge mehr oder weniger isolierter Einzelwesen. Dann entwickelte sich eine Verständigung, nicht auf akustischem Wege, wie Sie sich sicher denken können, sondern durch Übertragung von Strahlen. Die Einzelwesen entwickelten biologische Organe, die zur Übertragung von Strahlen bestimmt waren. Etwa so, wie wir Lippen, Zunge und Stimmbänder entwickelt haben. Die Verständigung erreichte einen Grad, den wir uns kaum vorstellen können. Ein Gedanke wurde im Augenblick, da er gedacht wurde, schon mitgeteilt. Ein Gefühl wurde... Telepathie. Was sagen Sie? Telepathie. Ach so, ja. Ja, sicher. Ja. Auf diese Weise wurde das Einzelwesen ausgelöscht. Und es entwickelte sich ein zusammenhängendes Ganzes. Mhm. Seine verschiedenen Teile sind vielleicht in der ganzen Wolke verteilt. Ich betrachte es aber als eine neurologische Einheit, zusammengehalten von einem Nachrichtensystem, durch das Signale mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde übermittelt und empfangen werden. Ja, wir sollten uns einmal mit diesen Signalen befassen. Gewöhnliches Licht kommt vermutlich nicht in Frage, oder? Die Wolke ist undurchlässig. Meiner Meinung nach kann es sich nur um Radiowellen handeln. Wenn ein Übertragungssystem wirklich funktionieren soll, ist eine vollkommene Phasenkontrolle erforderlich. Phasenkontrolle ist aber, soweit mir bekannt ist, nur bei Radiowellen möglich. Unsere Radiosendungen. Was ist mit unseren Radiosendungen? Die haben das neurologische System des Tieres gestört. Sie hätten es getan, wenn der Organismus dies zugelassen hätte. Wie meinen Sie das? Nun, das Tier ist nicht allein unseren Sendungen ausgesetzt, sondern einem ganzen Ansturm kosmischer Radiowellen. Radiowellen aus allen Teilen des Universums würden das neurologische System stören, wenn die Wolke nicht eine Art Schutz entwickelt hätte. Ja, und wie soll dieser Schutz aussehen? Elektrische Entladungen im äußeren Teil der Wolke verursachen eine so starke Ionisation, dass Radiowellen von außen nicht eindringen können. So ein Schutz ist ebenso wichtig wie die Schädeldecke für das menschliche Gehirn. Tja, wir müssten mit einer Wellenlänge arbeiten, die in die Wolke eindringen kann, ohne ihr neurologisches System zu stören. Ja, was ist mit der 1-Zentimeter-Welle, Harry? Ja, damit haben wir noch keinen Sendeversuch gestartet. Vielleicht wäre es möglich, auf diese Weise mit der Wolke in Kontakt zu treten. Sind Sie denn schon in der Lage, die 1-Zentimeter-Welle zu modulieren? Ja, vorläufig noch nicht, aber wenn wir ein paar Nachtschichten einlegen, können wir in ein paar Tagen soweit sein. Machen wir uns gleich an die Arbeit, Harry. Ja, gehen wir. Ja, wollen Sie mich bitte jetzt auch entschuldigen? Mr. Marlowe, glauben Sie wirklich, dass eine solche Verständigung mit der Wolke zustande kommen wird? Tja, das wäre von entscheidender Bedeutung. Was versprechen Sie sich davon? Erinnern Sie sich an die beiden Katastrophen, die uns schon heimgesucht haben, ohne dass die Wolke absichtlich etwas gegen uns unternommen hat? Eine geringe von ihrer Oberfläche ausgehende Reflexion und wir wären beinahe verbrannt worden. Als sie sich nur kurze Zeit vor die Sonne schob, wären wir beinahe erfroren. Wenn es uns gelingt, mit der Wolke in Verbindung zu treten, dann könnte das in Zukunft vielleicht vermieden werden. Meinen Sie im Ernst, sie würde uns das nächste Mal verschonen? Wenn ein Käfer zu Ihnen sagte, Mr. Parkinson, würden Sie bitte Ihren Fuß woanders hinsetzen? Sie zertreten mich sonst. Wären Sie dann nicht bereit, einen etwas größeren Schritt zu machen, um dem Käfer auszuweichen? 4 Tage später, nach 33 vergeblichen Sendestunden, wird auf der 1-Zentimeter-Welle, die nicht reflektiert, die erste Verbindung zwischen Norton Stowe und der schwarzen Wolke hergestellt. Die Antwort auf einen läppischen Sprachunterricht, den man ihr zu erteilen für zweckvoll erachtet, ist lapidar. Botschaft empfangen, Information unbedeutend. Weiter. Über eine geistvollere Botschaft machen Kingsley und sein Team sich wenig Gedanken. Sie sind Wissenschaftler und ihre Anstrengungen gelten zunächst einmal einer verbesserten Übertragungstechnik. Auf Kingsleys Anregung hin koppeln die Radioastronomen den Sender mit einer Bildröhre, die die Botschaften sichtbar machen soll. Lesters Beitrag zu einer verfeinerten Übertragungstechnik besteht in der Umwandlung elektrischer Impulse in menschliche Laute. Dabei erlaubt er sich einen Scherz. Bitte den Ton, Bill. Stoddert, ist doch Stoddert! Joey, in der Wolke. Aber Joey, warum hast du uns das nie erzählt? Da oben auch so schöne Tomaten, Stoddert. Aber wie ist denn sowas möglich, Mr. Lester? Das möchten Sie wohl gerne wissen. Ja. Um dann auch Ihren lieben Premier in die Wolke zu schicken. Das ist doch irgendein Trick. Sie treiben jetzt uns Ihren Hokuspokus. Nein, nein, das tue ich nicht, Mr. Parkinson. Ich habe ganz einfach Joe Stoddarts Tonmodulation nachgebildet. Die bietet nämlich die geringsten Schwierigkeiten. Stoddart hat doch immer die gleichen Betonungen und spricht so schön langsam. Und darum habe ich der Wolke seine Stimme gegeben. Die erste Sendung hat uns sehr überrascht. In mehrfacher Hinsicht. Es erscheint mir höchst ungewöhnlich, dass Planeten, die doch für lebendige Wesen die denkbar ungünstigsten Bedingungen bieten, von Tieren bewohnt werden, die technische Fähigkeiten besitzen. Auf die Frage, warum er dieser Ansicht sei, antwortet Joey, wie man die Wolke jetzt allgemein nennt. Aus zwei einfachen Gründen. Da sie auf der Oberfläche eines festen Körpers leben, sind sie keiner starken Gravitationskraft ausgesetzt. Dadurch ist die Größe, die sie erreichen können, und damit das Ausmaß ihrer neurologischen Tätigkeit sehr begrenzt. Im Allgemeinen erwartet man intelligente Lebewesen in einem diffusen, gasförmigen Milieu, nicht auf einem Planeten. Auf der anderen Seite mangelt es ihnen fast gänzlich an den für die Ernährung notwendigen chemischen Grundstoffen. Zur Bildung chemischer Nahrungsstoffe in größerem Umfang ist die Energie von Sternen erforderlich. Ihr Planet absorbiert aber nur einen Bruchteil der Sonnenenergie. Ich hätte einen ganzen Katalog von Fragen, möchte sie aber lieber in einer späteren Sendung stellen. Infolge der Nähe ihres Senders stören ihre Übertragungen sehr stark verschiedene andere Botschaften aus dem Weltraum, die ich zu empfangen wünsche. Aus diesem Grunde schlage ich für die nächsten Sendungen folgenden Code vor. Ich beabsichtige, gegen Ihren Sender eine elektronische Abschirmung zu errichten. Der Code wird als Signal gelten, dass Sie die Abschirmung durchdringen wollen. Der ersten Sendung folgen weitere. Und den Bewohnern von Nortonstow wird bald bewusst, dass sie von den Einsichten der Wolke einmal mehr profitieren könnten, als diese vorerst von ihren bescheidenen menschlichen Erkenntnissen. Die regelmäßigen Sendungen zwischen Nortonstow und der Schwarzen Wolke, die allen interessierten Empfangsstationen von Hollywood bis Vladivostok zur Verfügung gestellt werden, entwickeln sich zu einer Art Dialog. Dieser Dialog und eine Untersuchung seiner Voraussetzungen werden möglich, da Joey, dem man unter anderem die gesamte Enzyklopädie Britannica vorstellt, es versteht, sich über die Prinzipien der menschlichen Verständigung schnell Klarheit zu verschaffen. Ich finde es merkwürdig, dass die Art, auf die Sie sich mit mir verständigen, in keinerlei Zusammenhang mit der neurologischen Tätigkeit Ihrer Gehirne steht. Noch merkwürdiger erscheint es mir, dass Sie alle einander so ähnlich sind. Wahrscheinlich können Sie sich deshalb auch einer so groben Verständigungsmethode bedienen, wie Sie es tun. Sie versehen Ihre neurologischen Zustände mit formelhaften Bezeichnungen wie Zorn, Kopfschmerzen, Verlegenheit, Glück, Trauer und so weiter. Wenn ein Herr A. den Wunsch hat, einem Herrn B. mitzuteilen, dass er Kopfschmerzen hat, versucht er nicht etwa die neurologische Störung näher zu beschreiben, sondern bedient sich einer einfachen Formel. Er sagt, ich habe Kopfschmerzen. Wenn Herr B. dies hört, legt er die Bezeichnung Kopfschmerzen nach seinen Erfahrungen aus. Eine so simple Methode der Verständigung ist natürlich nur zwischen Nazis. Lester, können wir mal kurz unterbrechen? Bill, geh doch bitte mal auf Aufnahme. Darf ich dazu vielleicht Folgendes sagen? Zwischen zwei völlig identischen Individuen, wenn es so etwas überhaupt gibt, wäre eine Verständigung gar nicht notwendig. Denn jedes Individuum wüsste ja automatisch, was das andere Individuum denkt oder fühlt. Nahezu identische Individuen können sich mit einer ziemlich groben Verständigungsmethode begnügen. Verschiedene Individuen dagegen sind auf eine weitaus kompliziertere Verständigungsmethode angewiesen. Ende. Eben das versuche ich Ihnen auseinanderzusetzen. Im Augenblick bereitet es mir keine Schwierigkeiten mehr, Ihre Sprache zu verstehen. Es handelt sich um eine Sprache, die für ähnliche Individuen geeignet ist. Der Unterschied zwischen Ihnen und mir ist sehr viel größer, als Sie es sich wahrscheinlich vorstellen. Glücklicherweise scheinen Ihre neurologischen Zustände ziemlich unkompliziert zu sein. Bitte, Signal. Haben wir eigentlich irgendwelche neurologischen Zustände gemeinsam? Kennen Sie zum Beispiel etwas, das unseren Kopfschmerzen entspricht? Ende. In einem weiteren Sinn, den ich Ihnen leider noch nicht erklären kann, hat jede Kreatur mit einem neurologischen System solche Empfindungen. Um die Nuance meiner Empfindungen zu erfassen, müssen Sie meine Sprache beherrschen. Ich komme jetzt zu einem gänzlich anderen Thema, das mich beschäftigt. In einer Ihrer bisherigen Lektionen war von Musik die Rede. Ihre Beschreibung dieses Phänomens war höchst unbefriedigend. Könnten Sie mir ein Beispiel geben? Eine Chance für Sie, Miss Halsey. Und was für eine. Vor so einem Auditorium hat noch keine Pianistin gespielt. Ja, aber was soll ich denn spielen? Oh, wie wär's mit der B-Dur-Sonate? Wir haben Ihr Konzert damals mitgeschnitten, Miss Halsey. Das Tonband ist noch nicht gelöscht. Wenn Sie nichts dagegen haben, können wir es jetzt abspielen. Ja, das wäre mir eigentlich lieber. Hast du das Band greifbar, Bill? Hätte ich sonst gefragt. Na, dann kannst du ja abfahren. Okay. Soll Miss Halsey die Ansage nicht selbst sprechen? Ja, gute Idee. Sprechen Sie bitte auf Signal. Ludwig van Beethoven, Sonate in B-Dur, Opus 106. Fangen Sie noch einmal an und spielen Sie den Satz 30% schneller. Danke. Bill, hast du gehört? Ja, ich spule zurück. Merkwürdig. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Beethoven für den ersten Satz der B-Dur-Sonate ein geradezu fantastisches Tempo vorschreibt? Viel schneller, als es ein normaler Pianist ausführen kann. Sie müssen schon entschuldigen, aber wir sind keine Musiker. Joey vielleicht? Dem ist es immerhin aufgefallen. Alle Achtung. Am 10. März 1969, einem Dienstag, stellt die Wolke ihre Sendungen unangekündigt ein. 3 Tage lang bemühen die Radioastronomen von Norton Stowe sich um eine neue Verständigung. Ihr in regelmäßigen Abständen ausgestrahlter Code bleibt unbeantwortet. Am Morgen des 4. Tages teilt Joey ihnen mit, dass er inzwischen genügend Sonnenenergie gespeichert habe und in absehbarer Zeit in den Weltenraum zurückkehren werde. Weisen Sie unbedingt noch einmal auf die verschiedenen Gefahren hin, denen wir ausgesetzt sein könnten. Ja, Parkinson hat recht. Es wäre gut, ihm vorher die möglichen Auswirkungen noch einmal detailliert zu erklären. Meinst du? So tun Sie doch schon was. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn Sie meinen... Bill, geben Sie noch einmal das Signal. Wir möchten an die Gefahren erinnern, denen unser Planet ausgesetzt sein wird. Bei der notwendigen Geschwindigkeitsbeschleunigung könnte uns eines ihrer gasförmigen Geschosse treffen. Weiter können die Ausläufer der Wolke Teile unserer Atmosphäre wegreißen. Und schließlich waren wir durch zu starke Reflexion des Sonnenlichts an der Oberfläche der Wolke einer großen Hitzestrahlung ausgesetzt. Ende. Ich beabsichtige, zwischen mir und Ihrem Planeten einen Schirm zu bilden. Auf diese Weise werden Sie vor Geschossen Hitze sicher sein. Der Schirm wird allerdings auch für 14 Tage die Sonne verdecken. Diese Sonnenfinsternis wird aber keinen Schaden anrichten, wie offenbar bei meiner Ankunft. Signal, Mr. Marlboro, schnell das Signal! Sie haben sicher bemerkt, dass wir keinen Versuch unternommen haben, Sie um Auskünfte über verschiedene, uns nicht bekannte physikalische Prinzipien zu bitten. Wir unterließen das in der Meinung, dass sich hierfür später noch genügend Gelegenheit bieten würde. Können Sie uns raten, wie wir die kurze Zeit, die uns jetzt noch zur Verfügung steht, am besten ausnutzen sollen? Ende. Es scheint, als wären dem Austausch bestimmter Informationen zwischen intelligenten Wesen Grenzen physikalischer Art gesetzt. Es ist anzunehmen, dass eine Schranke besteht, die den Austausch von Informationen über grundlegende Probleme verhindert. Anscheinend wird jedes intelligente Wesen, das eine solche Information weiterzugeben versucht, vom Raum verschluckt. Das heißt, der Raum schließt sich um ein solches Wesen auf eine Weise, dass keinerlei Verständigung mit anderen Wesen ähnlicher Art. Verstehen Sie das, Mr. Kingsley? Nein. Ich auch nicht, aber warum? Also warten Sie doch ab. Wir müssen uns bisher auf Dinge beschränken, die Ihnen bereits bekannt sind. Eine Übermittlung völliger Erkenntnisse ist nur möglich, wenn Sie meine Sprache erlernen. Dabei ergeben sich zwei Probleme. Erstens die Art des Verfahrens. Zweitens die grundlegende Frage, ob das menschliche Gehirn über eine entsprechende neurologische Kapazität verfügt. Die zweite Frage kann nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Aber es scheinen Anzeichen vorhanden zu sein, die einen gewissen Optimismus rechtfertigen. Die Leistungen des menschlichen Gehirns könnten stark verbessert werden, vorausgesetzt, dass die richtigen Methoden angewandt werden. Und eben das wollte ich Ihnen vorschlagen. Ich schlage vor, dass einer von Ihnen sich dem Experiment unterzieht, meine Denkmethoden zu erlernen. Durch gezielte elektrische Impulse auf die verschiedenen Zerebralfelder müsste es möglich sein. Es folgen technische Details, die einer der beiden Radioastronomen sorgfältig notiert. Professor Kingsley drängt darauf, dass die komplizierten Schaltungen in einen Konstruktionsplan übertragen werden und dieser in der noch zur Verfügung stehenden Zeit zur Ausführung kommt. Mit den notwendigen Vereinfachungen gelingt es Harry Lester und seinem Mitarbeiter Marlboro, das neuartige Gerät zum angegebenen Termin fertigzustellen. Für die notdürftig verkleidete Apparatur kreiert einer der anwesenden Damen die Bezeichnung Trockenhaube. Der große Augenblick ist gekommen. Tja, jetzt müssen wir ein Versuchskaninchen suchen. Gnädige Frau, die Lektion kann beginnen. Wer will sich als Erster unter Joys Haube setzen? Und die Frage erübrigt sich wohl, ich natürlich. Sind Sie sich darüber im Klaren, dass dieses Experiment gewisse Schäden, ich meine gewisse gesundheitliche Schäden mit sich bringen kann? Seien Sie beruhigt, Doktor. Das Risiko trage ich ganz allein. Sind Sie bereit? Von mir aus kann es losgehen. Bill, hast du die Kontakte der Delta-Schaltung noch mal kontrolliert? Ja, die sind soweit in Ordnung, Harry. Also gehen wir noch mal alle Schaltungen durch. Alpha? Beta? Gamma? Und Delta? Okay, du kannst auf Empfang gehen. Code ab. Sehen Sie, die Kathodenröhre leuchtet auf. Was haben die Schwingungen zu bedeuten? Und jetzt die quadratischen Felder. Joey hat unseren Code empfangen. Es geht los. Was sagt der Chris? Verstehst du ihn? Bizarr. Ich verstehe überhaupt nichts. Ein unverständliches Wirrwarr. Ein System, das alles. Ich suche nach einem Zusammenhang. Kein Sinn. Die Zeit vergeht nur langsam. Und das Interesse des Publikums an einer Vorstellung hinter verschlossenem Vorhang nimmt ständig ab. Man plaudert über die letzten Wochen, die mögliche Bedeutung dieses Experiments, aber auch über die angekündigte Auflösung des Forschungsinstituts und Zukunftspläne. Nach 3 Stunden scheint es Marlow an der Zeit. Ne? Wie steht's, Chris? Machst du Fortschritte? Chris, was ist los? Chris, hörst du mich? Mr. Kingsley, warum antworten Sie nicht? Was hat er denn, Doktor? Sehen Sie nur seine Augen? Er befindet sich in einem hypnotischen Zustand. Ja, meinen Sie nicht, wir sollten was unternehmen? Das halte ich nicht für ratsam. Wahrscheinlich würde er sich zur Wehr setzen. Wir müssen schon das Ende des Experiments abwarten. Ich werde hierbleiben. Alle anderen gehen jetzt besser. Der hypnotische Zustand, in dem Kingsley sich befindet, dauert fast 2 Tage. Regelmäßige Injektionen von Kalorien sollen eine ausreichende Durchblutung seines Gehirns gewährleisten. Als am Abend des 2. Tages die Kathodenröhre erlischt, wird Kingsley auf Anordnung Dr. McNeils auf ein Bett gelegt. In der kommenden Nacht steigt seine Temperatur auf 39 Grad 39,5 Grad, 40 Grad. Dann bleibt sie stehen und fällt wieder. 36 Stunden nach Beendigung des Experiments kehrt sein Bewusstsein zurück. Minutenlang wechselt sein Gesichtsausdruck. Plötzlich beginnt das Delirium. Sein Gesicht verzerrt sich und er murmelt zusammenhangloses Zeug. Der Anfall dauert viele Stunden. Am nächsten Morgen ist Christopher Kingsley tot. Vor seiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten sitzt Geoff Marlowe mit Dr. McNeil, dem einzigen Augenzeugen des tödlichen Experiments, auf der Terrasse des alten Gutshauses von Nortonstow. Schweigend sehen sie eine Weile dem Gärtner Joe Stoddard zu, der, von allen Ereignissen unberührt, seinen Rasen mäht. Glauben Sie nicht, dass es falsch war, Kingsley dieses Experiment durchführen zu lassen? Wäre nicht ein Mensch mit geringeren intellektuellen Fähigkeiten dafür geeigneter gewesen? Ich meine, wenn dieser Konflikt zwischen altem und neuem Wissen ihn umgebracht hat, wäre es dann nicht besser gewesen, man hätte das Experiment an einem Menschen mit geringerem altem Wissen gemacht? Ja, wahrscheinlich haben Sie recht. Kingsley war übrigens der gleichen Meinung. In einem seiner letzten klaren Augenblicke sagte er, der Gipfel der Ironie ist, sagte er, dass ich dieser Lektion nicht gewachsen bin. Während einem Burschen wie Joe Stoddard überhaupt nichts passiert wäre.